Wiedererweckt Hurricane Number One mit Best is yet to come. Das hoffen ja die Jedi auch, dass das Beste noch kommt. Morgen kommt's in die Kinos. Star Wars Episode 7. Ist das noch Kino? Man muss schon aufpassen in diesem riesen Markt- und Markengetümmel rund um Star Wars. Aufpassen, ob das noch Kino ist. Das Erwachen der Macht ist der siebte Teil der Saga seit 1977 und die dritte Trilogie von, ja, diversen, die noch kommen werden. Der Film, was erzählt er? Hartwig Tegeler durfte ihn schon sehen. Herr Tegeler, war die Macht mit Ihnen? Naja, die Macht ist immer mit mir, aber ich möchte vor allen Dingen erstmal einmal auf einen Aspekt, von dem Sie eben benannt haben, zurückkommen. Ist das überhaupt noch Kino? Man sollte vielleicht an eine Sache erinnern. 1977, als der erste Star Wars, der der Reihe auch den Namen gab, der erste Star Wars Film ins Kino kam, ist er rundherum verrissen worden von der Kritik als ein Spielzeugfilm, als ein Kinderzimmerfilm. Und erst in den Jahren danach hat sich parallel zur Merchandising-Maschine, die Sie ja auch eben erwähnt haben, hat sich quasi dieser Mythos um Star Wars entwickelt. Der neue Star Wars Film, also nennen wir ihn einfach mal kurz Star Wars 7, ist clever gemacht, er ist ungemein geschickt, weil er perfekt auf alte und junge Fans zugeschnitten ist, weil viele Motive, Themen, auch Figuren, die aus der ersten Trilogie werden wieder aufgenommen und sie werden aber nicht eigentlich weiterentwickelt, sondern sie werden gewisserweise recycelt. Recycelt, das klingt nach alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, das ist in gewisser Weise auch so. Man sollte vielleicht an eine Sache erinnern. Es ist ja inzwischen auch so, dass die Kulturwissenschaftler sich über die Star Wars Saga gebeugt haben. Und viele haben gesagt, es ist eigentlich die klassische Heldenreise. Also die Heldenreise nach Joseph Campbell, dem Mythenforscher, der gesagt hat, also Luke Skywalker ist der Held, der so wie Odysseus oder wie Parsifal von der Unschuld in die als Unschuldiger in die Welt geworfen wird und der es schafft, am Ende zum Helden aufgestiegen zu sein und das Böse in der Galaxis besiegt und das gar in Gestalt seines eigenen Vaters. Und dieses Motiv, dieses zentrale Motiv, die Archetypen, die in der Erzählung enthalten sind, die werden in Star Wars 7 immer weitergeführt und es geht vor allen Dingen über dieses Figurenensemble, die alle irgendwie miteinander verwandt sind in einer ziemlich psychopathologischen Familie. Also die Archetypen, das wird alles hier neu kopiert. Luke Skywalker als Sohn und Darth Vader, böse Familienbande. Und geht's genauso böse weiter? Ja, es gibt Varianten. Der Böse ist der Böse, aber das Interessante auch, wie in den ersten Filmen von Star Wars, der Böse war mal der Gute, dann hat er die Seite gewechselt, geht auch andersrum, aber im Endeffekt geht es einfach darum, es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, der stattfindet, es gibt Krieg und da erweisen sich die Guten als die Helden und die Bösen als die Bösen. So platt und so einfach ist das. Vielleicht mit der Variante in Star Wars 7, dass es hier so ist, dass wir eine Heldin haben. Also die Rey, das ist eine Frau, genauso unschuldig wie einst Luke Skywalker seinerzeit, nichts weiß von ihrer Kraft und dann eben zur Heldin wird im Verlaufe von Star Wars 7. Nun kann man sagen, naja, nun sind auch die Mädels so weit, dass sie mit dem Laserschwert umfuchteln können, aber das ist nur die flapsige Variante, weil wir dürfen nicht vergessen, damit werden natürlich auch neue, andere Marktsegmente bedient. Also die Zielgruppe im Kinderzimmer hat sich verändert. Und das können wir auch sehen, dass wir auf einmal eine weibliche Heldin haben. So fließt eigentlich in Star Wars immer etwas ein, was nicht rein erzählerisch definiert ist, sondern was natürlich Marktanalysten dort reingeschrieben haben über viele, viele unterschiedliche Stufen sozusagen. Jetzt lassen Sie uns endlich über den Film reden. Es gab die mittlere Trilogie, die floppte bei Publikum und den Kritikern. Wie ist es jetzt, wo Star Wars den Disney Studios gehört mit Star Wars 7 und J.J. Abrams? Macht er was anders, was neu? J.J. Abrams macht das Alte und damit was Neues. Diese mittlere Trilogie, auf die Sie angespielt haben, die ab 99 in den Kinos war, war kalt, steril. Damals hat noch George Lucas die Regie geführt. Und es ist so, dass Abrams eigentlich zurückkehrt zu, in gewisser Weise zu dem Charme und zu dem, was die erste Trilogie hatte. Ist übrigens daran auch abzusehen, dass viele der Sets, die wir in Star Wars 7 sehen, physisch und nicht am Computer gebaut sind. Also es gibt natürlich unendlich viele digitale Effekte, keine Frage. Zum Beispiel die Wüstenbilder in Star Wars 7, das ist schon eindrucksvoll. Das gibt dem Film auch eine, wie ich finde, wirklich sehr schöne Aura, der macht wirklich große Bilder auf. Und auch diese ganzen Geschichten, die aus dem alten Trilogie stammen, mit diesen kleinen, quietschigen Computern, R2-D2 und so weiter. Es gibt jetzt einen neuen, der heißt BB-8. Das ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Das ist auch viel überzeugender als in der, wie gesagt, in der mittleren Trilogie. Hat auch damit zu tun, dass J.J. Abrams, der Star Trek gemacht hat, der Mission Impossible gemacht hat, der die Serie Lost gemacht hat. Das ist in gewisser Weise ein Kinonostalgiker. Der geht mit viel Liebe ran und das spürt man Star Wars 7 an. Es ist ein wirklich ein Film, wenn man es mag, sprich, wenn man ein Fan ist, wird man das mit Sicherheit als einen sehr, sehr schönen Film sehen. Aber nüchtern gesprochen und vielleicht auch mit ein bisschen Distanz zu dieser ganzen Marktmaschine gesprochen. Natürlich gibt es hier unendlich viel Sternenkrieg-Geballer. Und das ist aber nicht überraschend, sondern das ist natürlich die Struktur des Produkts. Und auch wenn ich den Film gerne gesehen habe, das ist im Endeffekt natürlich perfektes industrielles Filmemachen. Ein perfekter Blockbuster. Und ich sag's mal etwas flapsig, sicher der feuchte Traum eines jeden Produzenten, weil Sie haben es am Anfang schon gesagt, das wird nicht die letzte Trilogie sein. Und das werden nicht die letzten Spielzeuge sein. Das wird unendlich weitergehen. Solange wie das Huhn oder war es der Esel? Nee, irgendjemand legt goldene Eier. Und solange die unten ankommen, wird das weiter gedreht werden. Das Erwachen der Macht, Star Wars Teil 7, siebter Teil der Endlos, Endlos, Endlos Trilogie. Hartwig Tegler hat sie gesehen. Die Macht war mit ihm. Kino gucken, du musst.